die Mädchen streunt herum und ist ihnen wieder schon mal davon gelaufen. Und sie sagen, sie können sich nicht wehren. Sie wissen, sie haben viele Jahre in Heimen verbracht. Da hat man es mehr ausgetrieben. Sie sollten doch eine feste Arbeit suchen. Das mit dem Singen auf den Hinterhöfen ist doch vielleicht nicht das Richtige. Sehen Sie nun, wir wären viel weiter auf dieser Welt, wenn wir auf alle Ihre Fragen Antwort wüssten. Ich frage mich, und auch für mich in meiner Arbeit so viel Befremdliches und auch so viel, was mich verstört. Wir wissen über uns Menschen einfach so viel Bescheid. Kommen Sie mit. Say they, what exactly do you see?